Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Nummer 41. Jetzt habe ich gerade das Dashboard aufgemacht, scheiße. Oh. Ich sehe nichts. Im Juni. Entschuldigung. Wollen wir nochmal anfangen? Nein. Ich bin Joke, hallo. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marlene. Ich bin gerade knapp dem Erstickungstod entronnen. Ich habe noch ein bisschen Frosch im Hals, aber. Ja. Wir trinken alle Mate und ich trinke auch noch Wasser. Und wir kauen Hefegebäck. Mm. Ich kaue Mentos. Nein, ich kaue jetzt auch Hefegebäck, damit ich auch noch was im Mund habe, damit wir auch, ja, stimmt, alle den Mund voll haben zum Essen. Entschuldigung. Zum Sprechen meine ich natürlich. Ja, es ist Ende Juni. Und wir schaffen es tatsächlich noch in eine Folge. Das finde ich echt ziemlich gut. Wir haben uns auch ein großartiges Thema überlegt. Jawohl, ja. Bei dem ich neulich bei einer Diskussion schon in Tränen ausgebrochen bin. Das ist also ein sehr emotionales Thema. Jetzt habe ich wirklich was im Mund. Das wird auch nicht besser. Warum nachnimmst? Steff, übernimm doch mal. Du hast gerade nichts im Mund. Schon Redezwang. Ja, genau, das Thema Cis. Cisgender. Geht um Geschlecht, Geschlechtsverortung. Deswegen liegen hier auch Mentos auf dem Tisch, weil auf der Packung steht Just Natural. Deswegen hast du die gekauft? Natürlich. Geil. Also wir haben so Cis-Bonbons hier jetzt irgendwie rum. Genau. Wissen es nicht, ja. Bunte Cis-Bonbons. Genau, und wir haben uns häufiger schon jenseits dieses Podcastes um das Thema irgendwie Cis und Trans gedreht und über die Bedeutung des Wortes Cis vor allem. Und als wir dann letztes Mal diese Diskussion hatten, dachten wir eigentlich, hey, das hätten wir auch gut aufnehmen können. Oder es ist offensichtlich irgendwas, über sich ganz gut diskutieren lässt. Ich habe so ein bisschen Hemmung, immer zu erklären, was das ist. Aber ich finde es sinnvoll, das zu tun. Also, beziehungsweise nicht so eine abschließende Definition zu machen, weil es ist einfach ein Trendwort, was über die letzten Jahre nochmal stärker wieder so im selbstverständlichen Sprachgebrauch gekommen ist, vor allem eben in Räumen, die was mit queer zu tun haben oder die in Berührung mit queer kommen, um eben so eine Bezeichnung für Nicht-Trans-Person zu haben. Oder was irgendwie so im Großen und Ganzen eben geht es um Nicht-Trans-Person. Ja, und so gefühlt hat einfach die Präsenz des Wortes zugenommen. Irgendwann habe ich auch selbst angefangen, es zu benutzen. Das ist auch noch nicht so lange her. Und ich kann mich auch nur so sehr schwach daran erinnern, dass in den letzten Jahren, dass das schon mal irgendwo auftauchte als Bezeichnung und es sich aber dann so in meinem Umfeld, in meinem sozialen und politischen nicht so festgesetzt hatte, dass es irgendwie so präsent war. Ich weiß gar nicht, ob das dann nochmal auch stärker durch das Internet wieder nach oben gespült wurde oder nochmal so ein bisschen präsenter wurde. Ja. Du hattest recherchiert, ne? Ja. Wo es herkommt. Der Ursprung. Da verweise ich nochmal auf die Ursprungsfolge. Genau, ich habe einfach mal, um irgendwie so ein bisschen so Background mal zu geben. Genau, eigentlich nochmal zu dem Punkt, wo ich eben war. Ist halt so, dieser Cis-Begriff wird relativ breit benutzt. Ich habe ihn auch benutzt, ohne zu wissen zum Beispiel, woher er denn eigentlich so kommt und mal zu gucken, ob ich ihn eigentlich benutzen möchte. Deswegen finde ich es trotzdem sinnvoll, einmal so ein bisschen die naheliegende Ursprungsgeschichte anzugucken. Aber es bedeutet halt nicht, dass das so das einzig Wahre ist, weil der CIS-Begriff einfach auch an anderen Stellen vielleicht nochmal anders benutzt wird oder eine andere Bedeutung hat. So, das wollte ich noch vorweg schicken. Und zwar wurde der Begriff cissexuell von Volkmar Sigusch entwickelt und geprägt, der ein Sexualwissenschaftler ist. Mittlerweile nicht mehr so aktiv, also emeritiert, das heißt nicht mehr als aktiv lehrende Person unterwegs. Er wird auch als Begründer einer kritischen Sexualwissenschaft bezeichnet. Also ist ein weißer deutscher Mann, der im Rahmen seines Möglichen dann eben diesen Begriff etabliert hat, um tatsächlich irgendwie nochmal so einen Gegenbegriff zu transsexuell zu haben. Eben als Begriff, es wird eben dann häufig als Ersatz zu irgendwie sowas wie Biofrau, Biomann, genetisch Frau, genetisch Mann benutzt. Und ich glaube, bei ihm war es auch nochmal so ein bisschen weiter von irgendwie das so, eben körperliche Geschlechtlichkeit und gelebtes Geschlecht eben auch nach den Geschlechternormen zusammenpassten oder so. Sich so dass dann so die körperliche Frau auch als Frau lebt. So, das ist irgendwie so ein, ich weiß jetzt nicht, aber ich habe mich jetzt auch nicht weiter beschäftigt mit Arbeiten von ihm, wie weit er das auseinander definiert mit sexueller Norm und Sozialgeschlechtsnorm und solchen Sachen. Damit habe ich mich nicht beschäftigt, aber es war vor allem eben der Wunsch nach dieser, um auch sowas, um das Normative auch tatsächlich dann zu benennen. Und nicht nur das Abweichende. Genau. 1991 wurde es erstmals erwähnt. Schon noch nicht so lange her. Ich finde, es ist jetzt schon. Da war ich ja schon auf der Welt. Und auch schon lange. Das war ja nach der Wende. Und trotzdem hat es noch niemand gesagt. Außer Volkmar Sigusch. Ich habe gerade schreiben gelernt. Ich hätte CIS schreiben können. Warum? Gut. Also, dass wir uns nochmal zeitlich so ein bisschen einsortiert haben. nur nochmal, das sind lateinische Wörter bzw. lateinische Vorsilben, cis und trans. Und cis bedeutet eben diesseits auf dieser Seite und trans jenseits auf der anderen Seite. Und ich glaube, so eine Aktualisierung hat es einfach dann nochmal so in den letzten 5, 6 Jahren bekommen. Im anscheinend auch nochmal mehr englischsprachigen Bereich, aber ich habe mir jetzt mein Wissen auch nur aus Wikipedia rausgezogen. Das heißt, darf ich jetzt nicht zu viele Schlüsse zulassen. Aber da wurde zum Beispiel eine Person noch benannt, Julia Serrano oder Serrano? Wahrscheinlich Serrano. Die Transaktivistin ist und Naturwissenschaftlerin und die das dann eben auch zum Beispiel 2007 in einer Veröffentlichung von sich erwähnt hat und oder benutzt hat und auch das Wort Cissexism benutzt hat, also Cissexismus. Das fand ich nochmal, weiß ich nicht. Achso. Das fand ich einfach nur so. Wahrscheinlich schon nochmal so als, naja, das ist ja dann Das ist ja dann nochmal eine gesellschaftliche Machtstruktur, die damit beschrieben werden würde. Oder der Versuch, sowas zu beschreiben. Ja, das ist. Also Sexismus, der von Cis ausgeht, sozusagen. Mhm. Ja. Hat ich noch was? Nein, das war's erstmal. Vielen Dank, Steff. Sehr gerne. Das war ja das kurze Input. Ich habe früher auch immer Bio gesagt, tatsächlich. Ja, bei uns hatte sich das so ein bisschen, ne? So im täglichen Sprachgebrauch war so Bio. Mann, Biomann, Biofrau. Als Abkürzung für biologisch, was mir auch ehrlich gesagt schon immer so ein bisschen, immer schon, also war schon immer so ein bisschen hilflos. Mhm. Von daher bin ich eigentlich ganz dankbar dafür, dass es irgendwie nochmal irgendeinen Begriff gibt, der das nochmal ein bisschen weg, auch so, also diese Bio-Bezeichnung, das muss man ja eigentlich mit so fetten Anführungsstrichen irgendwie sehen. Und ich habe ja auch so ein Problem mit so fetten Anführungsstrichen. Also ich mag ja eigentlich nicht so gerne Sprache, die irgendwie darauf beruht, dass ich irgendwie etwas eigentlich nicht so meine, wie ich sage. Mhm. Und deswegen finde ich eigentlich, finde ich es eigentlich besser, einen Begriff zu haben, der, ja, der da irgendwie weggeht von und da irgendwie so ein bisschen, den ich auch benutzen kann, ohne dass ich da so. Ich meine das jetzt nicht so, wenn ich das so sage, Unterton, den, dass ich den so mitschleifen muss. Wobei, das ja sowieso bei diesem Begriff, weil wir haben uns ja auch neulich schon relativ lange unterhalten darüber, auch gar nicht so einfach ist, ne, mit dem Cis. Also das, da ist dann auch die Frage, inwieweit man da schon wieder Anführungsstriche drumherum hängen muss eigentlich. Mhm. Naja, aber das würde vielleicht heute schon zu weit führen. Ich glaube, dieses Bio-Ding war für mich zumindest noch ein. Also klar, das ist auch wieder, das ist so Szene-Vokabular, aber das wäre dann eine Form, von der ich ausgehe, dass das eventuell auch Leute, die jetzt nicht irgendwie sich politisch in queeren Räumen bewegen oder akademisch damit was zu tun haben, trotzdem nachvollziehen könnten, was ich damit meine. Mhm. Ja, mein Problem war halt tatsächlich immer, dass es halt, wenn ich das jetzt in einem nicht, ja, nicht Szene-Zusammenhang oder eben das, was du meintest, so, also Leuten gegenüber verwendet habe, die halt jetzt nicht so tief drinstecken in der Thematik, dass es halt so dieses biologisch-männlich oder biologisch-weiblich, naja, das ist ja immer genau das macht, was man ja eigentlich nicht will oder was ich immer nicht wollte, nämlich, dass es halt so Leute, die trans sind, als unnatürlich im Sinne von, also hingestellt hat. Jetzt ist halt, ne, ist natürlich immer die Frage, was ist überhaupt natürlich, aber wenn man halt das eine als natürlich, also als biologisch irgendwie bezeichnet und das andere halt nicht, dann ist halt klar, dass man halt eigentlich von irgendeiner Art von Natürlichkeit ausgeht und davon gehe ich ja eigentlich nicht aus. Ich gehe ja nicht von irgendeiner Natürlichkeit aus. Ja. Und das fand ich halt immer schwierig daran. So. Zumal auch einfach es quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, ein biologisches Geschlecht ernsthaft Platz zuzuweisen. Also ja. So, dass eben, dass es gar nicht nur diese Zuweisung auf biologischer Basis geben kann. Ja. Ich glaube, das wollen ganz schön viele Leute nicht wahrhaben, dass dem so ist. Aber das ist wichtig. Ja, das ist sehr wichtig. Ist nämlich so. Ja, wir wissen das. Ja. Ich habe das studiert. Ich habe das nicht studiert. Ich weiß das trotzdem. Und ich hatte das neulich von einer. Wir wissen das einfach so. Ich habe das neulich bei einem Vortrag von einer Freundin nochmal sehr schön aufgedröselt bekommen. So dieser Unsinn von biologischen Geschlechtszuweisungen. Und also so wie. Was da so alles konstruiert ist an. Wie sich Organe entwickeln und sowas und wie sie sich in Richtung irgendeiner angeblichen Eindeutigkeit entwickeln und sowas. Dass gerade dieser ganze Mix aus irgendwelchen Zellen und Gen und Drüsen und Organen und so und Formen auch von Organen, dass so viele unterschiedliche Puzzleteile sind, die nicht unbedingt alle in einem Zusammenhang stehen müssen, von der Entwicklung her. Das ist einfach, das ist, also wenn man das so erzählt bekommt, dann klingt es einfach wirklich irgendwann total absurd, diese Idee. So den Körper so als das Beweismaterial zu nehmen und sagen, so, das geht jetzt ganz einfach. Genau. Ja. Ja. Außerdem fanden wir irgendwie, dass der CIS-Begriff nicht so richtig doll diskutiert wird, oder? War das nicht auch irgendwas? Oder zumindest waren wir jetzt noch nicht an den Stellen des Internets oder des Lebens, an denen der CIS-Begriff so total doll diskutiert wird. Ja, ich habe halt vor allem... Chef, was ballst du die Faust? Stephanie, wolltest du was sagen? Klar. Ach so. wolltest du mir einfach noch sagen, oder? Rede Faust schon. Was mich halt was mir, also worum es mir so ging, war ja, dass dieser Begriff, der ja gefühlt gerade eben mehr benutzt wird, als um so eine Abgrenzung zu machen zwischen Transmenschen und Nicht-Transmenschen und diese Nicht-Transmenschen zu benennen als Cis-Menschen, also da so eine das zu benennen, was ich ja ganz grundsätzlich für eine gute Idee halte, aber was ich so gemerkt habe, was ja so also mein Punkt war, wo ich dachte, oh, das ist aber auch was, da muss man ganz schön aufpassen, ist ja das, wie war denn das? Da ging es irgendwie darum, dass wie der so gefüllt wird, dieser Begriff, und wie der dann wiederum mit welchen Ideen und Machtstrukturen, der dann innerhalb von zum Beispiel der Queer-Szene oder innerhalb der Queer-Szene oder innerhalb der Diskussion in so einer queer-feministischen Diskussion, inwieweit da dann wieder bestimmte Attribute an dieses Cis drangehängt werden, die dann wiederum bestimmte Vergeschlechtlichung und geschlechtliche Identitäten halt total schwierig lebbar machen, wenn da jetzt so ein Begriff daherkommt, der halt erstmal nichts anderes tut als Transmenschen, und zwar auch nur eine bestimmte Gruppe von Transmenschen von Nicht-Transmenschen zu trennen. So, also oder eben da nicht, also und das da habe ich irgendwie groß aufgeschrien und habe irgendwie unglaublich viele Probleme gesehen, die wir ja auch nachher nochmal irgendwie, kann ich ja versuchen nochmal dran zu erinnern, was mir da alles eingefallen ist an Problem. Und da habe ich tatsächlich auch, aber das heißt auch nicht viel, weil ich momentan auch wenig mich bewege im irgendwo, wo ich mich ernsthaft mit Themen beschäftige. Also ich lese jetzt gerade nicht groß irgendwelche Blogs, wo sowas irgendwie diskutiert werden könnte, irgendwelche Texte, die in Büchern geschrieben sind, lese ich erst recht nicht. Das heißt... kommen wir denn da hin? Naja, also ich lese einfach gerade irgendwie da nichts zu irgendwie. Also wenn dann ziehe ich meine aktuell, was wird gerade aktuell diskutiert, aus Gesprächen oder eben aus irgendwie kurzen, mehr oder weniger kurzen Blogbeiträgen, die ich aber momentan auch nicht... Teufel folgt diese Mentors, nicht wahr? Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass... jetzt hat Steff genau das Gesicht. Ja, okay. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich kann, glaube ich, nicht weiterreden, wenn ich das Gefühl habe, du stirbst neben mir. Also tut mir leid. Kann ich nicht ignorieren. Ist okay. Nein, willst du vielleicht was trinken, Schluck Wasser haben? Es ist doch alles gut. Ja, Washington, als sie weint. Ihr müsst ohne mich weitermachen. Geht schon mal vor. Lasst mich zurück. Verschwendet nicht Sendezeit. Stell! Nein! Jawohl. Niemals werde ich dich zurücklassen. Nein, es geht mir gut. Gut. Naja, also ebenfalls, das ist das was? War das jetzt der letzte? Oh nein. Gefahr und gefährliche Dinge habe ich jetzt noch nicht. Ja, also ich habe halt genau diese, was ist eigentlich problematisch an diesem Begriff, dass, oder was sind eigentlich so die Probleme, die einem da so auffallen, das habe ich, da ist mir halt noch nichts untergekommen. Ich kriege momentan halt eher nur so ein Ding mit von, benutzt mal alle schön den Cis-Begriff, weil der Bio-Begriff ist doof. So, also das ist zumindest, also oder der Cis-Begriff wird halt irgendwie, also wenn der erklärt wird, dann wird der halt, also wenn der mir mal irgendwo erklärt wurde, dann war das halt irgendwie gerne mit so einem Nebensatz von, ja, das früher hat man Bio gesagt oder ja, das ist halt die Bezeichnung für Menschen, die nicht trans sind, so Punkt irgendwie. Und oder eben noch Zusatz, dieses Ding von wegen, das ist halt, um sozusagen was zu markieren, was natürlich dann auch mal wichtig ist, dass man was markiert und so, also auch das Normative markiert. Und so, und dann nicken mir mal alle und sagen, oh ja, ich muss cis sagen, so, aber was da eigentlich dranhängt, so, dass, und was da eigentlich für Probleme mit einhergehen, das ist, da habe ich noch gar nicht mit irgendjemandem mal drüber gesprochen, außer mal mit euch am Küchentisch so kurz, so, und das fand ich irgendwie schade. Ja. Also, reden wir jetzt länger am Küchentisch drüber. Genau. Ich kann ja mal sonst noch meine Cis-Awareness-Geschichte, Cis-Identifikationsgeschichte, weil ich identifiziere mich als Cis. Herzlich willkommen. Danke. was durch eine sehr vielschichtige Diskussion mit einer Freundin sich ergeben hatte, indem ich mich kritisch zu sehr normativen Repräsentationen von Transkörpern, männlichen Transkörpern geäußert hatte. Und ich mich dann mit der Frage konfrontiert sah, die habe ich auch tatsächlich eher dann für mich nochmal weiterformuliert, die wurde nicht so krass an mich herangetragen, sondern war eher, also war dann eben eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, von, okay, welche Position habe ich eigentlich, um Trans-Praxen zu kritisieren. So. Und habe halt einfach nochmal so festgestellt, okay, wenn ich es jetzt mal versuche, irgendwie runterzubrechen, dann ich identifiziere mich nicht als trans und passe eben an vielen Stellen dann eher in auch eine Cis-Position. Oder ich habe noch nicht mal groß überlegt, es war für mich dann einfach eher klar von, okay, nee, ich artikuliere aus einer Cis-Position heraus und da könnte es an manchen Stellen, dadurch, dass Cis dann eben eine die Position ist, die eher unsichtbar ist, die nicht wahrgenommen wird, die sich nicht erklären muss, die zuschreiben darf, die durchgeht, die nicht kommentiert wird, so wie, was ist eigentlich so, wo sehe ich da meine politische Verantwortung drin, mich transsolidarisch zum Beispiel zu verhalten oder sowas. Erstmal so als Grundfragen mit, okay, damit könnte ich mich eigentlich ja mal beschäftigen. Was nicht dazu geführt hat, dass ich nicht immer noch diese Präsentation kritisierenswert fand, weil es einfach dann zu vielschichtig und zu massiv war in seiner Normativität, diese Repräsentation. Aber ich trotzdem das einfach als sehr bereichernd empfunden hatte, weil es mir so ein, das war echt so ein Aha-Effekt, weil mit okay, ich habe jetzt irgendwie ich habe verschiedene Identitäten, Privilegien auf dem Schirm, was irgendwie Weißsein angeht, was irgendwie als irgendwie normativ, normal befähigte Person durchgehen angeht. Was was vielleicht auch als, na egal, nee, das wird jetzt zu kompliziert, aber so sowas, was eben ein mit bestimmten Bildungs- und Ressourcenprivilegien, also so irgendwie so ein, okay, hab schon gewisse Sachen auf dem Schirm gehabt und das hat mich einfach echt so erwischt und ich fand es, mich freut das ja dann total, wenn ich irgendwie merke, so, ah, okay, gut, das war einfach vorher noch überhaupt nicht so präsent. Ich habe einfach gemerkt, dass es dann ziemlich gut sich so erstmal entfaltet hat, die Idee, dass ich da irgendwie was mit anfangen konnte. Entschuldigung. Genau, und so habe ich das erstmal so angenommen als Identität und mal geguckt, was das denn so mit mir macht und was da so passiert. Und bin natürlich dann auch schnell an den Punkt gekommen, dass irgendwie ein so, naja, so richtig Knorke fühlt sich das dann halt nicht an, weil es dann eben, weil ich dann nicht alles, weil ich sozusagen nicht das Idealnormativ abdecke durch nicht in klassische Bilder von Frau oder Weiblichkeit reinpassen, nicht heterosexuell leben, solche Sachen. Also das sozusagen und ich passte, aber es für mich dann eben erstmal kein Grund war, das dann wieder aufzugeben, sondern eher zu sehen, ah, okay, wenn ich mich damit identifiziere, dann ist das vielleicht auch einfach wichtig, dass sich mal mehr mit CIS beschäftigt wird, um einfach damit mehr Leute darüber reden und es dadurch auch mehr gefüllt wird. Und es dann eben auch genauso kritische und normative Positionen daran gibt, wie bei Trans zum Beispiel auch. Okay. Also das ist einfach ein so, dann kann ich eben radikal kritische Cis-Person sein oder Cis-Sternchen. Weil eben das alleine nicht reicht. Nur Cis als Beschreibung, sondern so ein, okay, da findet aber auch irgendwie die Kategorie passt nicht ausreichend. Das klingt nicht so gut, was du da machst, oder? Ich guck mal hier. Okay. Wir hören gerade sehr prägnante Reißgeräusche. Oh Gott, hoffentlich nichts von den wichtigen Papieren. Aha. Der Kater raschelt etwas anderes. Und er hat irgendwas zerrissen. Er hat irgendwas gemacht, ja. Und ich hatte dann einfach gemerkt, okay, ich habe ein Interesse daran. Oder ich finde es dann eigentlich wichtig, wenn das benutzt wird. Und ich finde es sehr wichtig, dass es benutzt wird, eben als Praxis von so das, was ich sonst nicht rechtfertigen muss. Ah, okay, stimmt. Die Kassen da sind noch gut. Mehr. Da sind noch mehr Typen. Mehr Typen? Ja. Ich habe mich gestern schon gewundert, warum wir das Futter nicht schon gefunden. Eine gibt's noch, mit Nassfutter. Oh. Jetzt ist sie auch nicht mehr da. Wo denn? Weiß ich nicht. Auch auf dem Schreibtisch? Kleine. Wir schneiden hier nix. Immer laufen lassen. So, nochmal angesetzt, dass ich gemerkt habe, ist es irgendwie wichtig, hegemoniale Positionen, also die irgendwie höher, schneller weiter können dürfen, zu benennen. Und da vielleicht auch erstmal irgendwie eine pauschale, ungerechte Benennung zu haben, aber es erstmal irgendwie was, zumindest irgendwas ist. Dass dadurch auch Sachen erklärbarer werden, wenn ich dieses Wort benutze, werden Sachen für mich erklärbarer, weil eben aus Cis-Positionen, zumindest aus der normativen Cis-Position heraus, eben auch ganz bestimmte Meinungen und Bilder kommen. So, dafür finde ich das wertvoll, auch so als Soziologin das zu benennen, zu sortieren. Ich finde es ist aber auch dann eben wichtig, finde auch solche Kategorien kritisch und mit vielen, vielen Identitäten und Lebensrealitäten zu füllen. weil einfach keine Kategorie irgendjemandem überlassen werden sollte, sondern eben das einfach mit so, ja, eben mit Politik und Lebensrealität weiter ausgedehnt werden darf. Ja, und das hatte sich dann mal so als Idee festgesetzt, mit dem ich mich dann aber nicht mehr weiter beschäftigt habe erstmal. So ein, okay, mal recherchieren, gibt es dann schon Auseinandersetzungen dazu. Und das haben wir jetzt gar nicht gemacht, ne? Nee. Wir geben also mehr so den Diskurs wieder von, was man mal so zu CIS gehört oder gesagt hat. Finde ich aber auch okay, als irgendwie. Darum geht es ja schließlich bei uns im Podcast, oder? Erzähl mal was labern. Es auch ein Kaugummi. Ja. Also, mein Problem war ja so ein bisschen, dass also angefangen hatten wir so eine Diskussion damit, dass es so darum ging zu sagen, CIS ist was man sich nicht aussuchen kann. Also entweder man ist es oder man ist es nicht. So, also es war halt so ein bisschen so dieses Ding von, man kann als Nicht-Trans-Person sich nicht hinstellen und sagen, ich bin nicht CIS. So, das war ja mal so eine Grundidee, dass man, um auch so ein bisschen, um Leute dann nicht zu entschuldigen aus der machtvolleren gesellschaftlichen Position, in der sie sich befinden oder in der privilegierteren Position. Und das war dann so der Punkt, an dem ich dann so gedacht habe, und da fing das dann so an mit diesen, was bedeutet das denn, wenn das so, also wenn man sagt, okay, also entweder du bist trans und dann benennen wir ihn trans im Sinne von cross-trans, im Sinne von in einer Welt, in der zwei Geschlechter angenommen werden, wo man in ein bestimmtes von den beiden Geschlechtern hinein sozialisiert wird, in welcher Form auch immer, irgendwann im Laufe des Lebens anfängt, auch relativ nach einem gesellschaftlichen vorgegebenen Muster in irgendeiner Form in dem entsprechend anderen Geschlecht zu leben. So grob zusammengefasst. So. Also das ist ja so das Trans sozusagen, was so allgemein, wenn man von Trans spricht, irgendwie gemeint ist. Und CIS wäre dann ja sozusagen, wären ja dann alle Menschen, die in diese Kategorie nicht reinfallen. Also die nicht irgendwann, die nicht irgendwann in ihrem Leben an diesen Punkt kommen, wo sie anfangen, einen bestimmten gesellschaftlich hervorgegebenen Prozess zu durchlaufen und in einem angenommenen anderen Geschlecht zu leben. So. Und was ich daran schwierig fand oder immer noch finde, ist diese Idee, dass das trans ist, also dass das halt so trans so festklopft auf was ganz Bestimmtes irgendwie. Achso, also was, nee, wollten wir vorausgehen. Und was da ja ganz besonders mit reinfällt, ist ja auch, dass eine bestimmte Lebenserfahrung nicht da ist, beziehungsweise, also dass, wenn man nicht trans auf diese Art ist, einem so eine bestimmte Lebenserfahrung fehlt oder dass man in so einen bestimmten Pool von Lebenserfahrungen nicht reinfällt, was so Pronomenwechsel angeht, Vornamenswechsel, Outing-Erfahrungen in der Familie, im Freundeskreis, wie im Behördenkram, häufig auch einhergehend mit irgendwelchen körperlichen Sachen. Irgendwie, dann gibt es halt so eine ganze, auch noch je nach Land verschiedene, je nach Gesetzeslage verschiedene Maschinerie an irgendwelchen OPs, Therapien, Begutachten, Definitionen, was ist jetzt dran und so weiter und so fort. Also da hängt ja ganz viel dran und dass du quasi diese ganze Erfahrung oder Teile von diesen Erfahrungen, je nachdem, ne, wo man sich halt so befindet im Leben, dass die halt quasi CIS-Menschen fehlen und dass die halt sozusagen da aus einer auch ganz bestimmte Diskriminierungserfahrung nicht gemacht haben deswegen. So. Und was ich halt schwierig finde daran, ist tatsächlich genau, oder ja, was ich so kritikwürdig finde oder diskussionswürdig finde, ist halt so, erstens, es definiert halt ganz klar, was ist trans, so, also was bedeutet das und klopft in meinen Augen diesen Prozess, diesen gesellschaftlich angenommenen Prozess, mit dem man so durchlaufen soll, um trans, also um das Geschlecht zu wechseln, das muss man jetzt auch mit sehr großen Anführungsstrichen sehen, was ich eigentlich nicht wollte, ne? Da sind sie wieder. Ja, also um halt irgendwie, also das ist halt so in meinen Augen, das ist so diese Idee von, was bedeutet trans eigentlich, so festklopft. Könnte man auch wieder gucken, okay, festklopfen, also was benennen, heißt ja auch, es auch kritisieren zu können, was, wenn man es nicht benennt, kann man es nicht kritisieren, kann man es auch nicht ausdehnen oder verändern. Und was mich und auf der CIS-Seite aber auch dazu kommt, ist eben, weil ich habe sofort gedacht, okay, wenn ich mir so meine Lebensgeschichte angucke und meine Erfahrung, die ich so in meinem Leben gemacht habe und wie ich so zu der Person geworden bin, an dem Punkt, an dem ich gerade stehe, dann ist ein sehr großer Teil der Erfahrung, die ich gemacht habe, sehr deckungsgleich mit Transmenschen, wie sie in diesem CIS-Trans Duo irgendwie gemeint sind, kann ich sehr viele Parallelen sehen, und zwar sehr viel mehr Parallelen als mit den Menschen, mit denen ich nach dieser Logik angeblich in eine Gruppe reinfalle, nämlich in die CIS-Gruppe, weil ich halt mich auch sehr bewusst an einem bestimmten Punkt in meinem Leben dagegen entschieden habe, diesen Prozess von dem, was man so machen, was man so gesellschaftlich, was so anerkannt ist, was man so machen soll, um irgendwie bestimmt, um als trans sozusagen zu leben oder eben das Geschlecht irgendwie, also irgendwie in dem anderen Geschlecht zu leben, was irgendwie, was auch so schwierig war. Kannst du nicht platt einfach irgendwie? Nein, ich mach das auch, nein, ich will das aber nicht platt machen. Und ich finde das, ja, es ist ja auch wichtig, irgendwie zu merken, wie man da so rumeiert, irgendwie, um halt irgendwie, weil man es halt irgendwie relativ schwierig mit Worten umschreiben kann. Naja, auf jeden Fall habe ich halt gemerkt, dass ich halt eigentlich mich, was da halt total fehlt, ist halt so eine Idee davon, dass sich irgendwie nicht dem, dass sich dem zugewiesenen Geburtsgeschlecht nicht zugehörig fühlen, nicht automatisch zu einer Transgeschichte fühlt. Weil das, also ich weiß, ich tue das nicht. Ich fühle mich in meinem zugewiesenen Geburtsgeschlecht nicht zugehörig. Das macht mich aber nicht automatisch zu einer Transperson. Das macht mich, das gibt mir Privilegien, weil ich in ganz vielen Stellen als Cis-Person gelesen werde, als Frau gelesen werde. Und ich das auch nicht immer aufkläre. So. Weil es halt auch für mich überhaupt nicht nötig ist, das immer aufzuklären. Weil als Femme funktioniert es halt für mich ganz gut, das auch einfach in sehr häufigen Fällen einfach so stehen zu lassen. Weil es funktioniert aber auch nur, weil ich halt nicht durch irgendeine Cross-Trans-Geschichte irgendwie anders gelesen werde. Oder da ständig mich erklären müsste. Weil, also wenn ich den Mund nicht aufmache, dann kriegt es halt auch niemand so richtig mit. So. Und diese Erfahrung fehlt mir halt, und deswegen finde ich es also an der Stelle schon auch wichtig, irgendwie dieses CIS irgendwie mal zu nehmen und mal zu begucken und auch mal so die Privilegien, die damit dranhängen, auch mal so damit umzugehen und auch die Perspektive mal auch so ein bisschen dahin zu schwenken, so, oder sozusagen das mal so, diese Position mal so einzunehmen, auch bewusst. Aber mir fehlt halt einfach total so eine Auseinandersetzung damit oder beziehungsweise die Kritik daran, dass es einfach da nicht aufhört, dass die Erzählung da einfach nicht aufhört. Nur weil ich keine Cross-Trans-Erfahrung gemacht habe, heißt das halt nicht, dass ich bestimmte Erfahrungen nicht trotzdem gemacht habe. Und wenn ich, das Problem, was ich halt gesehen habe, jetzt komme ich aber wieder darauf, das Problem, was ich halt gesehen habe, ist, wenn dieser CIS-Begriff sich halt so etabliert jetzt irgendwie, dann werden halt diese ganzen Menschen, die eh schon immer ein Problem haben, das zu benennen oder ihre nicht in Geschlecht rein oder also eben nicht gender konform irgendwie zu leben, aber nicht cross-trans zu sein, dass die halt eh schon irgendwie immer so ein bisschen rumschwimmen und irgendwie keine, nicht so richtig Worte finden und so. Und wenn sie jetzt alle auch noch unter so einem Cis-Begriff so subsumiert werden, dann sozusagen ich so die Gefahr sehe oder zumindest die Kritik sehe, dass das halt ein nicht genderkonformes Leben halt quasi nur noch möglich ist, wenn man sich halt irgendwie in so einer Cross-Trans-Identität halt irgendwie wiederfindet, wenn halt, weil durch diese neue Dualität, die da aufgemacht wird, halt so, dass auch das Transsein auf eine bestimmte Art und Weise wieder festgeklopft wird. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber vielleicht ist ja trotzdem das ein oder andere sinnvoll dabei rausgekommen. Na. Ja. Also, ich glaube, aber der wichtige Punkt ist tatsächlich so dieses, wenn man etwas über etwas, wenn man das Cis-Sein über das Nicht-Trans-Sein, über etwas Nicht-Sein quasi als einzigen kleinen, also wenn man das als kleinen Nenner nimmt, dann klopft es halt das andere auch so fest irgendwie, was es denn zu sein hat. Ne? So. Und darüber verschwimmt halt ganz viel und das finde ich trotz aller Privilegien, die wichtig sind zu sehen und so, also, ne, also ich lehne das ja auch nicht komplett ab, ja, finde ich halt irgendwie wichtig. Jetzt sagt ihr gar nichts mehr. Ich habe euch niedergeredet. Nee, nicht niedergeredet, sondern ich überlege, es ist so viel, ne? Also ja. Irgendwie, es war jetzt ein relativ langer Redebeitrag und es gab mehrere Punkte, an denen ich anknüpfen wollte, aber die ich jetzt auch schon wieder vergessen. Nein, die kommen bestimmt wieder. Kommen wieder, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Also ich habe ja dann beim letzten Mal irgendwie, als wir uns dann so offline über CIS unterhalten haben, hatte ich, glaube ich, dann irgendwie gesagt, dass ich das wichtig finde, überhaupt mal einen Begriff zu haben, der die Diskriminierung erfasst, ne? Also, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Dazu kommt leider, dass ich meine Meinung auch schon wieder geändert habe, seit wir uns das letzte Mal darüber unterhalten haben. Erzähl doch mal. Was denn? Ja, was sich da geändert hat. Also was so vorher war, was vorher eine Position war und was ist da passiert? Ich glaube, ich komme einfach ganz grundlegend mit den Begriffen nicht klar, ehrlich gesagt. Also, oder ich würde die gerne so doll differenzieren oder so doll auseinandernehmen. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, Begriffe zu haben, die markieren, dass einige Leute bestimmte Diskriminierungserfahrungen machen müssen und andere nicht. Das finde ich zum Beispiel wichtig, weil das ja auch so ein strukturelles Merkmal ist irgendwie, ne? Und das ist ja auch was Leute prägt und was sich im Leben widerspiegelt und was sich auch in Lebensläufen irgendwie so auswirkt. Das finde ich gut, wenn sowas bezeichnet wird. Und ich würde, also ich vermute, dass, beziehungsweise, keine Ahnung, das ist schwierig. Sorry, es ist irgendwie auch so ein bisschen, wahrscheinlich holper ich jetzt genauso los. Aber es ist ja auch okay wahrscheinlich, ne, da dran rumzuholpern, weil es irgendwie auch holprige Begriffe sind. Also gerade da der Begriff ja irgendwie aus der Sexualwissenschaft kommt, wo es ja wahrscheinlich bei Trans ganz viel um so einen Geschlechtswechsel tatsächlich geht, irgendwie, vermute ich mal. Also es geht ja wahrscheinlich in der Sexualwissenschaft oder in der klassischen, ich weiß nicht, wie es mit der kritischen Sexualwissenschaft ist, das wird da sicherlich nochmal anders aussehen. Aber so 1991, also wenn du sagst, so 1991 tauchte der Begriff das erste Mal auf, so die Texte aus der Sexualwissenschaft oder aus dem Transbereich, die ich daher kenne, die sind halt auch, da geht es nicht um queer oder sowas, sondern da geht es halt einfach ganz klar um Leute, die das Geschlecht wechseln oder die halt eine Geschlechtsangleichung machen oder Also, ne? Also da geht es nicht um Leute, die genderqueer sind oder sich als Transgender oder so verorten, sondern da geht es irgendwie ganz klar um Transsexuelle, die bestimmte Operationen und bestimmte Hormone wollen. Ne? Also würde ich jetzt mal so vermuten. Das heißt, klar gab es sicherlich auch die anderen, aber die tauchen in dem Diskurs da irgendwie nicht auf. Also so Anfang der 90er, die Texte, die ich da kenne, die sind halt relativ unausdifferenziert, was so Transidentitäten angeht. Da gibt es halt wenige irgendwie. Und dann sehr klassische. Und genauso würde ich dann auch diesen Cis-Begriff da erstmal einordnen, dass der halt auch dann eher klassisch zu lesen ist als Leute, die halt nicht eine Geschlechtsangleichung machen. Irgendwie sowas, ne? Und dann finde ich es zum Beispiel in dem Zusammenhang gut, dass auch, also da würde ich dann drauf, mich auch drauf beziehen und sagen, das ist auch gut, dass es sowas gibt. Also es ist gut zu sagen, es gibt Leute, die gehen durch bestimmte medizinische Prozesse und müssen im Anschluss auch mit so bestimmten ganz spezifischen Erfahrungen leben oder so, oder halt sind vielleicht auch, also was ja zum Beispiel auch irgendwie so zu diesem, dieser Art von Trans dazugehört, ist ja so eine ganz spezielle chronische Anbindung an so Medizin. Wenn man anfängt, Hormone zu nehmen, dann nimmt man halt Hormone und das ist nicht irgendwie getan, sondern das muss man halt die ganze Zeit machen und so. Da war gerade ein gelber Vogel im Innenhof, Entschuldigung. Oh, oh ja. Oh, der ist weggeflogen. Oh. Ah, Vorsicht. Ups. Oh ja, du bist. Ein Kanarienvogel. Ja. Oh, jetzt haben wir gerade. Aufregung. Aufregung. Ja, ich glaube. Hast du, siehst du ihn jetzt noch? Nee, ich sehe ihn nicht mehr. Der war so weiter links. Ja, der ist, glaube ich, da. Heute haben wir aber wirklich sehr viel. Die Tiere. Sehr viel Nebenbei-Content hier drin. Ja, wieder so alles ganz nah dran. Ja. Live aus der Heiter-Scheitern-Küche. Ja gut, es ist warm draußen, das ist schon mal ganz gut. Ja, aber die überleben meistens nicht so lange, weil die irgendwie nichts zu fressen finden. Und gestresst sind wahrscheinlich. Und gestresst sind und wahrscheinlich auch schnell, schnell gefangen werden. Aber wenn da, also das Einzige, das Beste, was ihnen passieren kann, ist irgendeine Wohnung wieder reinzufliegen. Ja. Nochmal gucken. Können ja mal ein Fenster aufmachen. Ja. Dann haben wir einen Vogel mehr und eine Katze weniger. Nein, ich finde ja auch so nicht nur die Anbindung oder nahe schon eine Zwangsanbindung an medizinischen Apparat, sondern auch an diesen ganzen Bürokratie-Staatsapparat, dass so der ganze, dass so die so dieser bürgerliche Körper, staatsbürgerliche Körper irgendwie nochmal sehr öffentlich verhandelt wird. Ja. Also, ja. Also so sich da irgendwie rechtfertigen muss und so irgendwie sehr doll damit arbeitet, dass dann gerade so sehr grundlegende Strukturen geändert werden. Mhm. Und so. Genau, und dafür finde ich es gut, weil ich glaube, dass da halt auch so, das sind so die Ebenen, auf denen auch so ein Diskriminierungsbegriff greift, glaube ich. Also gerade so, was dann halt institutionelle Diskriminierung angeht oder Diskriminierung über bestimmte Arztbesuche oder sowas. Aber es ist halt ein total klassischer Transbegriff. Also ein ganz klassischer, ausschließender Transbegriff. Und ab da wird es dann für mich auch total kompliziert. Und zwar auch irgendwie so, also wenn ich irgendwie gucke, also wenn ich jetzt anfange, so trans aufzusplitten und dann im Gegenzug wahrscheinlich cis auch aufsplitten müsste, dann wird halt irgendwie die, kann man halt die Grenze nicht aufrechterhalten. Ne? Dann gibt es halt immer diejenigen, die zwar cis sind, aber auch trans, oder diejenigen, die zwar trans sind, aber auch cis oder so. Also ja, irgendwie wird sich das nicht mehr so genau trennen lassen können. Und dann fehlt ganz viel Diskussion, finde ich. Also wenn der Begriff so geöffnet wird, dann wird er halt total unklar. Und dann fehlt eigentlich Inhalt. dafür, dass er aber dann wiederum ganz schön viel benutzt wird. Ja. Irgendwie. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass der Cis-Begriff dann auch so total inflationär benutzt wird für alles, was man vielleicht gerade so ein bisschen scheiße findet. Oder insbesondere für Cis-Männer, weil die irgendwie nochmal einen ganz besonderen Arschtritt verdient haben oder so. Oder nochmal ganz besonders auf ihre Position festgeschrieben werden müssen. Oder es ist halt so ein halbseitiges Selbstbekenntnis, was aber wahrscheinlich irgendwie auch relativ wenig durchdiskutiert ist oder sowas. Also ich finde die Benutzung dann eher schwierig. Dann wiederum auch nicht. Also ich finde es auch gut, dass es kommt und dass Leute den Begriff auch irgendwie anwenden und so. Und was mir vorhin so aufgefallen ist, als du was erzählt hast, Steff, ist, dass es vielleicht, also ich bin da selbst noch total am Schwimmen, aber was mir vielleicht helfen könnte, wäre auch da eher so von Praxen auszugehen und nicht von Identitäten. Also tatsächlich eher zu gucken, nicht identifiziere ich mich als trans oder cis, sondern praktiziere ich das irgendwie. Und dann kann ich den Begriff auch strategisch benutzen. Also dann kann ich auch mich als cis oder als trans gerade verorten oder den Begriff irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise füllen. Dann wird es aber auch wieder so ein bisschen obsolet. Ne? Also warum hat man dann die Begriffe? Also es wird irgendwie habe ich da noch nicht so richtig den Nenner. Aber mal ganz ehrlich, das gibt es mit gar keinen Kategorien. Ja, also klar. Und deswegen ist ein so, naja, und deswegen verzichte ich nicht auf den Spaß. Das ist also ist echt so ein mich, das ist jetzt, ich habe da überhaupt gar keinen problematischen Bezug zu oder dass ich mit irgendwas wirklich hadere, irgendwie, ob ich jetzt was jetzt mit Cis mache oder so. Oder warum nicht sich als Cis identifizieren? Tatsächlich ein, so klar, also wenn ich mich jetzt irgendwie verorten müsste, dann würde ich auch irgendwas anderes sagen als nur ich bin Cis. Mhm. Sondern je nach Kontext, in dem ich mich verorte, könnte ich dann sowas sagen wie ich bin Cis mit Transerfahrung oder sowas. Irgendwie mit alltäglichen Transerfahrungen. Vielleicht noch auf der und der Ebene oder sowas. Und wenn ich das so vergleiche mit anderen Analysekategorien oder Benennungskategorien, mit denen ich auch einfach gerne arbeite, ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt, den du da sagtest, so von wegen irgendwie so, dass es so sehr schnell gerade als Zuschreibung funktioniert, cis, mache ich auch sehr gerne. Und das fand ich auch einen guten Ausgangspunkt für da mal drüber podcasten oder sich generell mal darüber austauschen von irgendwie so, ist zwar ganz witzig, das eine Weile zu machen, aber irgendwann braucht das dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen mehr Futter, um mal zu überlegen, okay, möchte ich diesen Begriff wirklich immer benutzen? Möchte ich den nur benutzen, wenn ich in ganz bestimmten kleinen Räumen irgendwie vor mich hinschimpfe oder ich innerlich schimpfe? Ich finde auch dann irgendwelche überstülpenden Kategorien auch manchmal in Ordnung, wenn es irgendwie gerade hilft, so eine Position auszumachen, die einfach gerade unglaublich hegemonial Kackscheiße von sich gibt, dann kann ich auch irgendwie gerne so bam, bam, bam, hier Privileg da, Verortung dort, das so zusammenfassen. Auch gerade so das Zusammenwirken von vielleicht weiß sein, hetero sein, cis sein. Weil sozusagen dann die Aussagen, die da aus von so einer Position auskommen, genau solche sind. Also dann irgendwie das dann passend macht. Aber ich hatte eben auch das Gefühl, dass es auch mir dann zu leicht von den Lippen geht. Also dass dann auch zu mir selbst irgendwie zu leicht immer nochmal ein Cis, dass ich irgendwo ein Cis dranhänge und es dann wiederum da nun mal alles irgendwelche fließenden Übergänge sind, es dann eben einfach Punkte gibt, an denen es wirklich schwierig wird, da diese Zuschreibung aufrechtzuerhalten, weil ich dann vielleicht sogar eher jemandem was abspreche, was ich dann, also irgendwie eine geschlechtliche Verortung oder eine Transidentität abspreche. So, und also so, und da, so an der Stelle wird es für mich dann auch schwierig. Und da merke so, oh, okay, da ist echt, das ist so ein, da ist Sensibilität oder Sensibilisierung irgendwie von einem Wortgebrauch irgendwie sehr sinnvoll, weil es sonst einfach mal zu doll reinhauen kann bei Einzelpersonen. Stimmt, das hatten wir, also was, wo es für mich richtig doll Sinn gemacht hat, den Begriff zu nutzen, war irgendwie so ein Punkt, das ist jetzt irgendwie so total aus meinem Leben und wahrscheinlich auch sehr spezifisch an meine Position oder an meine Person geknüpft, ist sowas von, ab und an kleide ich mich sehr gerne feminin oder benehme ich wahrscheinlich auch eher feminin oder sowas. Und tue das aber auf einer anderen Ebene als zum Beispiel Cis-Männer, die sich feminin kleiden oder sich feminin verhalten oder sowas. Und da hat es für mich total Sinn gemacht, da den Cis-Begriff nochmal reinzubringen, um da die Differenzen zwischen den verschiedenen Identitäten und den Möglichkeiten zu fassen, die sich dann spezifisch für mich daraus ergeben, was passiert, wenn ich irgendwie Codes von Femininität für mich nehme, weil es nämlich andere oder in vielen Fällen einfach andere Auswirkungen hat, als wenn sich ein Cis-Mann Codes von Femininität nimmt. Da war es für mich so richtig, also da war so mein Aha-Moment, weil es da für mich so dann auch nochmal so an bestimmten Punkten total Sinn gemacht hat und ich so Realitäten oder Gender oder sowas nochmal anders verstanden habe, sozusagen. Das ist super. Habe ich mich gerade vor ein paar Tagen just unterhalten über diesen International Men Can Wear Dresses Day. But Dresses Too, weiß gar nicht. Also irgendwie, Männer können auch Kleider tragen. Mhm. Auch mit einem sehr bezeichnenden Posterbild, der dann irgendwie so offensichtlich ein Mann in einem Kleid dasteht und dann aber auch noch so Muskel-Quads-Posen macht, also so die... So Bodybuilder? Ja, also so mit beide Fäuste über den Schultern haben, um halt dann so Bizeps anzuspannen, um so die Oberarmmuskulatur zum Vorschein zu bringen. So, und ich finde das eben auch so an der Stelle... Und das hat auch tatsächlich noch so als Perspektive ein bisschen gefehlt in dem Gespräch, das ich hatte. Eben genau dieses Ding von, es sind dann unterschiedliche Positionen aus, nicht nur, ob das jetzt irgendwie Frauen oder Männer Kleider tragen, was auch, also was unter einfach nur so Sexismus schon Sinn macht, irgendwie ein so, nee, das ist einfach nicht so einfach dieses Aneignungsding. Sondern eben auch gerade unter dem Cis-Aspekt oder Trans-Aspekt ein, wer eignet sich welche Praxen an oder Symbole. Also da finde ich, das ist eigentlich auch, da finde ich es halt sinnvoll, irgendwie so ein, okay, ja, dann zieht sich ein Cis-Mann einen Tag lang ein Kleid an. Und da finde ich es wichtig, dass es sich dabei auch um, also so, da finde ich es relevant. Ja, ich habe, weiß, dass du, ich wollte es nur zu Ende sagen, dass, ja, da finde ich es relevant. Ja. Also ich finde es überhaupt nicht, also ich hatte das jetzt nicht so aus dieser Aneignungsperspektive gelesen. Ich finde es super, wenn Cis-Männer mal für einen Tag ein Kleid anziehen. Also, das sehe ich da tatsächlich dann eher aus so einem, ja, sollen sie machen und es wird irgendwie auch so Bilder von Geschlecht oder Gender auch verqueren oder so. Das ist ja auch toll. Und ich finde es auch super, wenn Männer häufig Röcke tragen oder so. Oder Cis-Männer, wenn Cis-Männer häufig Röcke tragen oder sich das halt auch als Kleidungsstil nehmen, finde ich auch gut. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es einfach was anderes bedeutet. Also wenn ich jetzt anfangen würde, Kleider zu tragen, dann wäre einfach irgendwie, dann würde ich wahrscheinlich einfach als Frau gelesen werden. Weil mein Trans-Aussehen dann doch nicht so maskulin ist oder so, dass da irgendwie so, dass ich aussehen würde wie ein Cis-Mann, der ein Kleid anzieht oder sowas, ne? Was ja auch erstmal nicht schlimm ist. Es ist ja okay, irgendwie dann als Frau gelesen zu werden oder als Transperson halt irgendwie uneindeutig auszusehen. Und es ist ja, da spielt für mich auch erstmal gar nicht rein, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde oder sowas, sondern für mich war es einfach nur wichtig zu sehen, okay, es passiert für mich unter anderen Vorzeichen. Wenn ich ein Kleid anziehe, dann passiert das unter anderen oder dann hat das andere Auswirkungen auf eine Umwelt oder auf meinen Körper oder so, als wenn ein eh schon total maskuliner Mann oder Cis-Mann ein Kleid anzieht. Wobei nicht alle Cis-Männer maskulin sind. Natürlich, klar, keine Frage. Also das war jetzt auch eher pauschal und ich habe ja auch gesagt, es hängt jetzt ganz spezifisch an meiner Position. Natürlich gibt es auch ganz viele Trans-Männer, wenn die einen Rock anziehen würden oder ein Kleid anziehen würden, würde kein Schwein irgendwie auf die Idee kommen, dass da sich gerade nicht ein Cis-Mann ein Kleid anzieht. Aber für mich persönlich macht es einen Unterschied zwischen mir und einem eher maskulin aussehenden Mann. Natürlich gibt es viele Cis-Männer, die nicht so maskulin aussehen oder so, dass das nicht irgendwie zu Verwirrung führen könnte. Wobei ich ja tatsächlich sagen würde, das hängt wahrscheinlich eher an deiner Performance an so einer Maskulinitätsperformance irgendwie. Ich würde dir auch zustimmen, dass das der Background und die Erfahrung, die du mitschleifst sozusagen als Person irgendwie, die haben ja schon auch sicherlich Auswirkungen auf die Tatsache, wie du, ob du jetzt bei diesem Beispiel ein Kleid anziehst oder nicht, würde ich auch total zustimme. Ich wollte nur diesem letzten Ding von wegen, das mit der Maskulinität, also das ist halt auch viel mehr damit zu tun. Also ich habe gerade an so diverse Transmänner, die ich kenne, gedacht, die sehr maskulin performen und auch so sehr normativ maskulin performen. Was du halt schon meintest, da würde halt niemand, kein Schwein auf die Idee kommen und dann wären das auch wieder andere Vorzeichen. Also, ne, also das kein Schwein würde da sozusagen denken, ah, das ist ein Transmann, der sich ein Kleid anzieht, so, oder das ist eine Frau, weil die Maskulinitätsperformance halt so stark ist, irgendwie auch im Alltag, dass die halt als Cis-Männer passen. So. Ja, also. Aber das ist auch gar, ja. Das war auch nicht das Thema. Ja, also es gibt ja auch noch Trans-Männer, die total doll Maskulinität performen und trotzdem nicht passen. Also auch das, wenn die ein Kleid anziehen würden, dann würden sie halt aussehen wie eine Frau, die total doll maskulin zu sein versucht und ein Kleid anhat. Also, ja, das stimmt. Es also, ja, total das ist viel irgendwie, es ging mir tatsächlich auch eher um so was ganz Spezifisches irgendwie. Ich wollte auch eigentlich was ganz anderes sagen. Ich wollte eigentlich sagen, schon vor ungefähr 10 Minuten, also vor dem vorletzten Wurf, als du gesagt hast, dass du so unglücklich bist mit diesen Begriffen und dass du die so, weil die das so, ich weiß gar nicht mehr, warum es ein Problem für dich ist, aber das, was... Das ist ein Problem. Ja, das ist halt für dich, weil es halt so wenig, also weil es eben dann irgendwie so wenig greift oder weil es halt so schwierig ist, das irgendwie zum Reißen oder da irgendwie, und sowas, das hast du ja gerade gesagt. Wollte ich ja nochmal daran erinnern, dass wir dann beim letzten Mal ja darauf gekommen sind, die Cis versus Trans Dualität auf gar keinen Fall einhergehen zu lassen mit genderkonform und nicht genderkonform. Also dass Transsein nicht automatisch heißt, dass man gender unkonform ist und das Cis-Sein nicht automatisch heißt, dass man genderkonform ist, weil das, ich glaube, das wird halt ganz viel so gedacht, aber das ist es halt überhaupt nicht, weil es gibt ja total viele genderkonforme Trans-Menschen und es gibt ganz viele gender-nonkonforme Cis-Menschen, wenn man bei dieser Dualität bleiben will. Das hat mich dann wiederum so ein bisschen beruhigt, also dann habe ich so gemerkt, okay, damit kann ich irgendwie, also das ist für mich ganz wichtig und ich glaube, das werde ich auch, das habe ich schon damals gesagt und ich glaube, das ist auch wirklich was, wo ich dann wahrscheinlich in Zukunft nicht müde sein werde, immer wieder darauf hinzuweisen, also wenn das sich quasi durchsetzen sollte, immer mehr auch als Dualität das sozusagen immer wieder nochmal mit reinzuschieben in diese, in dieses, dieses Sprechen darüber, in dieser Art. Dass es für mich tatsächlich auch nur funktioniert erstmal, oder das Einzige, wo es mich quasi befriedigt irgendwie als Begriff, ist tatsächlich aus so einer trans-unterstützenden, trans-Ally-Position heraus. Also, dass ich sagen kann, okay, ich benutze den Begriff cis, um trans zu unterstützen. So, also, und zwar, und es gibt tatsächlich für mich gerade wenig anderes. Also, für mich funktioniert, also, es funktioniert für mich noch nicht mal so wahnsinnig doll. Also, vielleicht auch noch ein bisschen über dieses, was wir vorhin hatten, so dieses Leute festschreiben auf ihre Position, ne? Also, so dieses irgendwie dem Cis-Mann nochmal sagen, dass er ein Cis-Mann ist, so. Oder so, also da, aber eigentlich ist es dann halt auch eher so ein, ich hänge das Cis dran, um sozusagen da so eine gewisse Queerness rauszunehmen, was ja dann aber auch schon wieder Quatsch ist. Ne? Das war das, was du vorhin meintest, dass man den Leuten noch so gewisse Dinge abschreibt, indem man sie halt auf so einem Cis festnagelt. So. Deswegen ist das, funktioniert das, selbst das für mich halt auch irgendwie nicht so richtig gut, irgendwie das sozusagen auf der Ebene zu benutzen, sondern für mich funktioniert es tatsächlich eher noch als so ein, wenn ich Cis, also ich kann eigentlich Cis nur irgendwie benutzen für mich irgendwie in dieser Dualität zu Trans, als um quasi so ein, um eigentlich den Scheinwerfer auf Trans zu lenken und auf das, ne, und auf das, also quasi so ein, wie so ein, wie so eine Reflexion sozusagen, das eben, um das Thema Trans, das irgendwie sichtbarer zu machen oder besprechbarer zu machen und das Nicht-Trans-Sein sprechbarer zu machen, da, ja, also da funktioniert es halt für mich. Und ansonsten, finde ich, funktioniert es halt überhaupt, also für mich funktioniert, also es fällt mir wirklich schwer, es als, also so allumfassend für mich irgendwie zu benutzen, um irgendwie meine Position zu beschreiben, weil mir da die Dual, also weil ich diese Dualität total schwierig, also ich finde die wirklich total schwierig irgendwie, also außer halt was diese, okay, ich habe in meinem Leben noch keine Hormone genommen und ich habe irgendwie meinen Pronomen nicht gewechselt und ich habe das und das und das und das nicht gemacht, und um das zu umfassen, kann ich den Cis-Begriff nutzen, aber für alles andere funktioniert es halt überhaupt nicht so, und das finde ich halt irgendwie frustrierend, so. Ich finde das auch so frustrierend mit den Dualitäten. Ne? Das funktioniert nicht. Nur ich, ja, also vielleicht ist auch das eben so dieses... Irgendwas vergessen. Möchtest du noch was nachtragen? Ja, ich wollte noch was nachtragen. Und zwar, was nämlich auch noch eingefallen ist, weil du, Steff, meintest, dass du, das hatte ich auch schon mal gesagt, das ist jetzt auch nichts Neues für dich, weil du halt meintest, du konntest halt für dich, das war für dich so ein Aha-Erlebnis irgendwie, um das so für dich so zu greifen, irgendwie als... Ja, ich bin cis und das ist eine Position irgendwie, aus der heraus ich spreche und so. Wo ich ja auch noch diese Idee hatte von, ja, du bist aber auch irgendwie permanent irgendwie als was anderes gelesen. So. Also das halt sozusagen dieses Gender, also es war eher dieses Gender-Non-Conformer Ding irgendwie, was da irgendwie noch mit reingekommen ist, dass sozusagen, dass ich mir halt vorstellen könnte, dass es halt für Leute, die halt irgendwie in einer bestimmten Art Alltagserfahrungen machen, die wo sie von außen als nicht genderkonform gelesen werden und eh quasi mit diesen, quasi eher von außen immer so ein Trans oder Homo oder irgendwie nicht normal irgendwie so eine Anrufung irgendwie kriegen, dass es da vielleicht, also so als Claim von irgendwie so, das ist auch eine Position und die will ich auch mit dem, wie ich bin, genauso füllen irgendwie, vielleicht fällt es da irgendwie nochmal leichter, oder das macht irgendwie nochmal, also das ist irgendwie empowernder vielleicht, irgendwie diesen Begriff sich dann auch zu nehmen und zu sagen, ja, aber ich bin aber cis, irgendwie, das ist halt, das ist meine Erfahrung irgendwie, als für Leute, die halt diese Anrufung jetzt im Tagtäglichen halt so nicht erfahren, sondern wo die, wo das Gender Non-Konforme halt auf einer anderen Ebene liegt, ne, also ich werde halt, also ich werde irgendwie selten als Lesbe angerufen und selten als als Mann angerufen und selten als irgendwie als alle möglichen anderen Sachen angerufen, die halt irgendwie so gender verwirrend sein könnten. Das heißt nicht, dass ich nicht verwirre so, aber das passiert halt auf einer anderen Ebene. Und für mich ist es halt überhaupt kein Also für mich funktioniert es halt überhaupt nicht empowern. So. Für mich ist es halt eher wirklich so eine, ja, also aus so einer Unterstützerin-Position heraus oder so einer Privilegien-Position heraus. Wobei das mit den Privilegien ich halt auch wiederum, wie ich ja schon vorhin schon meinte, auch ein bisschen schwierig finde, weil die Privilegien, die mir dann so zugeschrieben werden, die habe ich ja alle fast, also habe ich auch einfach, ganz viele habe ich davon einfach gar nicht so. Kommt halt auf den Begriff drauf an, ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, so, man macht das so total eng und es geht nur darum, ob Leute jetzt irgendwie in Bezug auf Trans Repressionen oder Grenzen in Behörden erleben, dann sind es natürlich Privilegien, die Leute haben, die das nicht sind. Ja. Dann ist es natürlich auch typisch, die nicht zu merken oder so, weil es halt so nicht passiert. Aber trotzdem ist natürlich, ja klar, es hängt dann immer an der Definition von diesem Trans- oder Cis-Begriff. Ja. Oder am Trans-Begriff irgendwie, ne? Ist ja gar nicht unbedingt an dem Cis-Begriff, sondern dann eher wieder am Trans-Begriff, was trans ist. Und da finde ich es echt, also ich finde es da total schwierig, so die Vielfältigkeit von trans mitzunehmen. In so einer Dualität. Das funktioniert für mich ganz wenig. Wobei ja zum Beispiel das, was du meintest, Marlene, wenn du sagst, du machst es als Unterstützerin, dann macht das für dich Sinn, dann wäre das ja genauso eine Praxis. Das wäre ja nicht eine Identität, sondern das wäre ja eine Praxis. Ja. Also bestimmte Leute zu unterstützen, indem man sich so und so identifiziert, ist ja ein Handeln und nicht eine Identität. Irgendwie. Also ich habe das ja tatsächlich das erste Mal als Praxis benutzt, als ich uns, das wollten wir ja sowieso noch erzählen, als ich uns angemeldet habe beim Wer lebt mit wem Camp, wo wir irgendwie hinfahren werden als Family. Und da habe ich ja, um uns anzumelden, da gab es halt auch die Bitte irgendwie so, wer seid ihr so und meldet euch mal an und dann positioniert euch mal so ein bisschen. Und da habe ich ja, habe ich tatsächlich uns als teilweise cis, teilweise trans Gruppe positionieren. Und das war mir auch tatsächlich, das war wirklich eine Praxis, also das war eine strategische Entscheidung, das so zu machen, weil ich halt sozusagen klar machen wollte, dass wir eine Gruppe sind, in der es unter anderem Transpersonen gibt und dass, dass das halt bestimmte Konsequenzen hat und dass diese Konsequenzen auch für die Menschen, die nicht trans sind in dieser Gruppe, die cis sind in der Gruppe, relevant sind. Mhm. So. Also das war mein Grund, warum ich das da reingeschrieben habe. Und da hat es sich für mich halt auch richtig angefühlt. So, ne? Also ich würde so das da reinzuschreiben. Also ja, vielleicht hast du recht, weil funktioniert es auch tatsächlich für mich eher als Praxis und nicht so sehr als Identität. Das wäre ja auch so ein echt so im Sinne von diesem Cis-Begriff total klassische Situation, ne? Irgendwo hinzuschreiben, Leute irgendwie einzuordnen und dann halt was anderes zu suchen, als denen so sagen, hier kommt eine Gruppe und davon sind drei Leute trans und die anderen sind normal, weil sie nicht bezeichnet werden, sondern halt irgendwie genau den Cis-Begriff zu benutzen, um alle zu bezeichnen, nur dass halt einige trans sind und andere cis. Also das würde ich jetzt so, darin würde ich schon so den Sinn von dem Begriff dann auch sehen. Irgendwie. Auch so, wie der vielleicht dann mal irgendwann entstanden ist, halt eben so zu forcieren, dass alle bezeichnet werden und nicht nur diejenigen, die abweichen eigentlich. Ja. Oder in so einem Transraster abweichen. Ja. Aber ich weiche halt, also das Ding ist halt irgendwie, ich weiche halt auch ab und das geht halt unter. Also das war jetzt gar nicht auf gegen dich, sondern so was mir halt, das ist halt immer das, was ich dann so problematisch finde. Und nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele andere, ne, die weichen halt auch alle ab. Und das fällt dann so weg irgendwie so. Wenn das jetzt der neue heiße Scheiß ist irgendwie, der würde dir, ne, die neue, die, wie jetzt irgendwie so Leute benannt werden, so, dann, Worte sind da halt sehr stark, ne? Und wenn der jetzt irgendwie immer wieder benutzt wird, so, das macht mir halt Sorgen, so was das so festklopft an Sichtbarkeit und wer wird benannt und wer nicht oder wer wird jetzt nochmal extra rausgehoben. Also könnte man ja auch fragen, warum nicht andere Diskriminierungserfahrungsgruppen sozusagen dann auch ihren Gegenpart sozusagen kriegen, als du hast diese Erfahrung aber nicht gemacht. So. Deswegen kannst du deine Position nicht. Also, Trans ist halt irgendwie an einer bestimmten Stelle einfach auch so etabliert als Gruppe, als Erfahrungsgruppe, als Identitätsgruppe, als was auch immer Gruppe, dass es sozusagen jetzt an dem Punkt ist, an dem halt dieser Begriff so hoch schwappt und sozusagen, was total sinnvoll ist, aber es halt sozusagen dann auch die Frage aufwirft von wegen, was ist denn mit den ganzen anderen Leuten, die halt auch irgendwelche die man auch zusammenfassen könnte als eine bestimmte Erfahrungsgruppe. Warum kriegen die keinen Gegenpart als die Erfahrung hast du nicht gemacht? So, also was meinst du? Also es gibt ja diverse, die auch ihren Gegenpart haben. Also sowas, ja, ich würde auch sagen, sowas, was so vergleichbar ist auf so einer strukturellen Ebene, und da geht es ja einfach erstmal nur um strukturelle, also erstmal ja schon um strukturelle Ebenen. Da wird ja relativ viel gemacht, ne? Ja. Also hetero, weiß. Ja, aber was legal, ist sich irgendwo aufhaltend. Ja. Oder monogam lebend. Ja. Aber was ist zum Beispiel, was ist zum Beispiel mit Leuten, die nicht inter sind? Aber die werden, glaube ich, auch dann als... Und, ja, aber das ist dann... Nee, die werden... Ja, dann müsste man halt irgendwie cis, inter und trans aufmachen oder sowas, ne? Genau. Aber was, oder was ist halt zum Beispiel mit Leuten, die halt sich zum Beispiel eben genau entscheiden, eben genau diesen ganzen normativen oder normierenden, also diesen normierten Transweg irgendwie nicht zu gehen und trotzdem gender non-konform sind, ja, irgendwie. Ja. Oder halt irgendwie, also eben auch nicht irgendwie in diese Kategorie Mann-Frau reinfallen, so. Das, ja. Also für die gibt es halt keinen Gegenpart. Das meine, also ne, also das, ich finde schon, also Trans hat da sozusagen auch ein relativ, also ich will es halt, sag ja nicht, dass es weg soll, ne? Ich will es halt nur diskutieren, so dass also da hat Trans halt auch ein relativ starkes Standing so als Gruppe. Also genau, wir hatten ja irgendwie beim letzten Mal dann, das hattest du ja auch schon gesagt, irgendwie überlegt, ob es sein könnte, dass das erweitert wird, also dass die Definition erweitert wird irgendwie um genderqueer und genderkonform oder sowas. Oder gender nicht konform. Nicht konform ist halt irgendwie, da finde ich queer netter als nicht konform, weil nicht konform halt einfach nur so eine Nicht-Abweichung von irgendwas anderem ist. Also irgendwie so genderqueer und genderkonform oder sowas. Jetzt habe ich so viel erklärt, dass ich meinen eigenen Faden verloren habe. Das finde ich zum Beispiel sinnvoll, sowas aufzumachen. Wobei es da auch, also es gibt immer irgendwie bei diesen Dualitäten gibt es immer Probleme, weil es halt auch nicht so ist, dass eine genderqueere Person immer genderqueer ist, sondern die wird auch ihre konformen Momente haben oder konform gelesen werden, genauso wie eine genderkonforme Person sich nicht darauf verlassen kann, immer konform durchzugehen oder sowas, ne? Ja. Sondern vielleicht auch Situationen produziert, die total queer sind oder sowas, ne? Also so funktioniert es halt auch irgendwie dann nicht. Ja. Und was, ja, keine Ahnung, ich meine, was ja auch irgendwie noch total untergeht, sind, es gibt ja auch diverse Trans-Leute, die überhaupt keinen Wert darauf legen, trans genannt zu werden und einen Gegenpart von cis zu bekommen, wo sie dann plötzlich wieder als trans dastehen, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit darauf Wert gelegt haben, so ganz natürlich oder bio oder zu erscheinen, ne? Ach, es ist ja alles nicht so einfach. Ja, jetzt also nochmal eine andere Perspektive. Ja, und zwar schiebe ich jetzt hier die Hegemonie-Mate-Flasche in die Mitte. Und zwar hallo, ist das so, das ist so die gewünschte, gesellschaftlich gewünschte Normflasche. Okay. Ist leer. Und die... Kann man nicht eine volle nehmen? Kann ich eine Cola nehmen? Muss das jetzt echt Mate sein? Ja, ich würde gerne nochmal auf eine andere Strategie hinweisen, und zwar dieses Othering, also jemand, dieses sich selbst über eine Zuschreibung zu anderen, also das, was anderes erstmal benennen, das ist das andere, und weil ich nicht das andere bin, darüber stärke ich meine eigene Identität. So, sagt diese Mateflasche zum Beispiel, guckt sich um, sagt Freaks. Freaks. Steff dreht jetzt die Mateflasche, muss man jetzt so sagen. Und so, das ist einfach eine relativ starke Strategie, die relativ häufig benutzt wird, um irgendwie das, was als nicht normal gilt, zu bezeichnen. Und dann finde ich einfach, es ist eine sehr wichtige Strategie, was zu haben, was zurückgeworfen werden kann. Und zu sagen so, nee, hier cis. Mhm. Und, hallo cis. Hier weiß und cis und Bildungsbürger, Mateflasche, passt auch total gut. Ja, Moment. Ich meine, ich werde das natürlich sofort, muss ich das dokumentieren, die hegemoniale Mateflasche auf den Sternchen, aber ist auf das meinem Sternchen. Auf deinem Sternchen. Ja, weil sie ist natürlich jetzt auch auf meinem Genie gewachsen. Ja. Ja, und dass ich das irgendwie auch wenn es wirklich kritisch ist, einfach dann so platte Zuschreibungen zu machen, ist halt das eine Art von politischer Praxis, was Worte zu haben, um die zurückwerfen zu können, auch zuschreiben zu können, um irgendwie sich artikulieren zu können. Und so, ich musste dann an dieses Video Shit Cis People Say to Trans People oder so war das. Dieses Kackscheiße, die eben dann Cis-Personen zu Trans-Personen sagen. Und das halt einfach so Erzählungen sind, die einfach so massiv vorhanden sind in der Gesellschaft, im medizinischen Apparat, im Staatsapparat, in einfach so alltäglichen Begegnungen irgendwie mit grenzüberschreitende Fragen, sich erlauben, einfach erlauben, intimste Fragen zu stellen, was jetzt mit irgendwelchen Operationen ist und was man denn jetzt so mit seinem Körper macht und Hormone und ob und wie man denn früher, wie denn der echte Name ist oder also, dass es so ganz bestimmte Erzählungen sind und sie sind halt einfach nicht individuell und ich finde immer so dieses, das ist immer so mein Lieblingsansatz, wie ich mir versuche, Welt und Gesellschaft zu erklären, ist so dieses, es ist halt alles nicht so individuell, wie es dann vielleicht einer Person vorkommt, was sie jetzt gerade von sich gegeben hat. Und dann eben zu sagen, so nee, das ist halt eine ganz bestimmte Art von Worten und von Wissen und von Wahrheiten, die da produziert werden oder von Strategien. Und ich glaube, um auch mal irgendwie so ein irgendwas wieder in die Hand zu bekommen, zum Dagegenhalten und nicht immer zu sagen, so krass, irgendwie ständig werden meine Grenzen überrannt und ständig wird mir mein Transsein oder mein Transprozess oder so wird mir abgesprochen. Und da irgendwie einen Begriff zu haben und zu nennen, okay, das geht aus von einem ganz bestimmten Gedanken aus, nämlich das Geschlecht irgendwie was Wahres, Natürliches ist, was sich sehr doll deckt mit irgendwie, wenn ich eine Frau bin, dann muss mein Körper am besten so oder so aussehen oder ich muss ihn zumindest an ganz bestimmten Idealen abarbeiten. Es ist vorgegeben, wen ich eigentlich zu begehren habe, wie meine Sexualität irgendwie aussieht, wie meine Lebensplanung aussieht, wo ich mich, an welchen Stellen der Gesellschaft ich mich bewegen darf. Das zu benennen zu können, finde ich auf jeden Fall gut. So erstmal als erst, um nicht nur nach Luft zu schnappen und total zu so still zu werden, sondern erstmal irgendwie zumindest so ein Cis rauszubauen. Und um dann nochmal Situationen auch genau betrachten zu können, weil das finde ich halt auch wichtig, genauso wie bei anderen Kategorien wie weiß, schwarz. Es ist ein so, für so die Fernanalyse funktioniert das erstmal total gut, um irgendwie so ein bisschen was klar zu bekommen, okay, da gibt es einfach gerade ein krasses irgendwie Machtstrukturgefälle. Und dann bei genauerem Hinsehen spielen aber ganz viele andere Sachen dann genauso noch eine Rolle, wie Bildungs-Background, so wo ist man sonst noch verortet, irgendwie eben in welchem Geschlecht lebe ich und wie bin ich sonst noch so aufgestellt in der Welt, weil das spielt eine genauso große Rolle. Es macht dann einfach einen Unterschied, ob ich jetzt als irgendwie Cis-Person, weil jetzt gerade nicht offiziell trans, was sage oder ob das irgendwie eine Person ist, die irgendwie sehr von der Natürlichkeit des eigenen Geschlechts überzeugt, deckungsgleich mit allen gesellschaftlichen Normen sich oder mit vielen gesellschaftlichen Normen irgendwie so sich bewegt und dann irgendwie transfeindliche Äußerungen raushaut oder sowas. Steff hat's gerissen. Punkt. Ich ziehe jetzt und ich nehme jetzt wieder die hegemoniale Mateflasche an den Rand. Aber das ist ja auch eine Praxis. Das zurückwerfen. Also das würde ja auch Cis wieder, also dieses Cis-Trans, diese Cis-Trans-Dualität eben nicht auf eine Identität, die identitäre Weise benutzen, sondern ja auch sozusagen ja, so eine Praxis daraus zu machen, so wie, also so, eine Strategie, wann benutze ich das? Und also strategische Spaltung. Das war jetzt ein Exkurs, das war gemein, aber ja. So Strategie, ja. Ja, das ist halt ein strategisches Benutzen von, also ein strategisches Umgehen mit so Gegebenheiten. Und da halt so ein Wort zu haben irgendwie, also ne, so ja, den Ball, den man zurückwerfen kann, so das, ja, das würde dann ja auch da reinpassen ganz gut, dass es eben nicht zwingend als durchgehende Identität gut herhalten muss, um nicht trotzdem in bestimmten Situationen sinnvoll einsetzbar zu sein. Zum Beispiel, um Leuten ihre... Also ja, um etwas... Ja, also allein schon, um irgendwie diesem Trans-Begriff was entgegenzusetzen. Das ist ja genau das, was ich meine. So als trans-unterstützende Maßnahme... Das wäre ja auch sowas zu dieser Mateflasche jetzt zum Cis zu sagen irgendwie, wäre ja irgendwie so eine transunterstützende Maßnahme, ne? Also, Ja, vielleicht ist es auch, ja, vielleicht ist es ein guter Disclaimer, zu sagen so, wie ich benutze Cis vor allem als Möglichkeit irgendwie trans supporten zu sein, transfeindliche Äußerungen oder Strukturen irgendwie darüber aufdecken zu können oder sowas. Was ja nicht bedeutet, dass man Trans-Leute nicht auch kritisieren darf als Cis-Person, also als auch wenn man sich in das ist, da ging es ja mal los, ne? Also das finde ich halt auch eine andere Diskussion, ja. Also weil das finde ich halt total wichtig irgendwie. Das wäre dann nämlich wieder was, wo ich, also wenn mir eine Person sagen würde, ich dürfte da nicht mitreden irgendwie, dann wäre ich halt genau an diesem Punkt, wo ich denke, du siehst meine Erfahrung nicht, ja? Du siehst nicht, was für Erfahrungen ich gemacht habe, weil in deinem normativen Verständnis von Trans falle ich halt nicht rein. Will ich auch gar nicht reinfallen, weil ich weiß, dass ich bestimmte Erfahrungen nicht gemacht habe, die will ich mir auch nicht nehmen oder ich will mich da nicht drunter subsumieren. Aber das bedeutet halt nicht, dass ich nicht bestimmte Erfahrungen gemacht habe oder bestimmte Auseinandersetzungen nicht gemacht habe und dass es nicht auch sehr viele normative Handlungen von Transmenschen gibt, die ich hochgradig kritikwürdig finde. Weil ich sie halt wenn sie ungebrochen passieren, auf einer politischen Ebene hochgradig schwierig finde, weil sie ein normatives Geschlechtersystem aufrechterhalten, das ich nicht gutheiße. Ja. Aber ich glaube, da geht es halt auch nochmal um die Unterscheidung von Identitäten und Praxen. Ja. Also, weil es ja nicht, also ich würde sagen, wenn es darum geht, irgendwie, dass sich eine Cis-Person hinstellt und sagt, diese Trans-Person ist scheiße, dann geht's nicht, weil es halt irgendwie so, es geht nicht darum, Identitäten zu kritisieren, sondern es geht halt darum, zu gucken, wenn sich diese Transperson total normativ benimmt und dadurch irgendwie Schaden zufügt, dann kann man dieses Handeln ja irgendwie kritisieren. Und dann trotzdem würde ich aber immer noch in Frage stellen, ob diese Kritik dann in jeder Situation wirklich wichtig ist zu äußern. Und ob es nicht vielleicht in so einem dann eher so einem grobgesellschaftlichen Rahmen oder großgesellschaftlichen Rahmen vielleicht sinnvoller ist, das jetzt gerade nicht zu benennen, sondern dann eher nach den größeren Themen zu gucken. Ja, also das ist ja sowieso auch immer so schwierig, weil diese, weil die persönlichen Entscheidungen von Menschen, sich auf eine bestimmte, also gerade bei Transmenschen, auch sich auf eine bestimmte Art und Weise zu benehmen oder bestimmte Dinge zu tun, hat ja auch oft was mit Kraftlosigkeit zu tun oder mit keine Energie mehr haben, bestimmte Diskriminierungserfahrungen immer wieder machen zu müssen oder bestimmte Kämpfe immer wieder kämpfen zu müssen. So. drei hier, die... Also, um es mal ein bisschen plastischer zu machen, ich bin nach wie vor, also das ist halt schon so eine relativ lange, Dankeschön, relativ lange, wir sind jetzt auf Rotwein umgeschwenkt, aber es ist auch schon halb zehn. Die Cis-Mate-Flasche ist jetzt eine Trans-Rotwein-Flasche geworden. Also ich finde es halt, also meine Idee davon, wie Leute so sein oder wie was ich so für sinnvoll oder richtig empfinde, ist halt irgendwie schon eher so eine Idee von, ich finde es gut, wenn Menschen sich in ihrem Körper wohlfühlen. So. Ich finde es irgendwie wichtig und richtig, dass Menschen sich irgendwie in ihrem Körper wohlfühlen und dass sie von außen keine Issues irgendwie aufgebrummt kriegen, wie sie gefälligst zu sein haben. Damit sie irgendwie wertvoll sind oder damit sie irgendwie nicht irgendwie die ganze Zeit als Freak dastehen oder was auch immer so. Also das finde ich halt irgendwie relativ wichtig. Und ich sehe halt relativ häufig irgendwie Biografien, gerade also eben von so Cross-Trans-Menschen, dass sie halt mit ihrem Körper eigentlich total fein sind, so wie er ist, und auch eigentlich da eigentlich überhaupt kein Problem mit haben und sich auch nicht hässlich finden und auch nicht doof finden oder sich so. Aber dass der Druck von außen auf diese Transperson so stark ist, sich gefälligst so ihren Körper zu so dieser Norm anzupassen, dass halt sehr viele an irgendeinem Punkt gesagt haben, okay, ich kann mit dieser Aussage, ich kann diesem Druck nicht standhalten, so ich will irgendwie das nicht, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens irgendwie damit zubringen, irgendwie mich die ganze Zeit gegen diese Anrufung zu wehren. So. Jetzt kann ich nach wie vor immer noch sagen, ich finde es aber grundsätzlich, ich würde es grundsätzlich besser finden, wenn dieser Druck einfach, also wenn die Körper nicht aufgrund von so einer Zuschreibung von außen geändert werden müssen, würde aber niemals der individuellen Person irgendwie sagen, du darfst es nicht machen, weil du damit ein System unterstützt. Mhm. Weil das ist ja der falsche Ansatz, irgendwie, dass dann irgendwie grundsätzliche Probleme auf einzelne Menschen abzuwälzen. So. Und das wäre ja dann genau sowas irgendwie. Nee, aber also dadurch, dass es ja dann um meine privilegierte Position ging, habe ich jetzt schon auch nochmal so im Vergleich zur letzten Zeit gemerkt, dass ich dann aber vielleicht in der Situation bin oder in der Position bin, dann noch einmal drüber nachzudenken, wie ich das formuliere und wie ich mich dazu verorte. Also so, das ist halt schon irgendwie so dieses, okay, das ist eine privilegierte Position und das bedeutet für mich eigentlich auch schon, das habe ich eigentlich auch schon als Selbstverständnis, aber merke auch, dass ich an vielen Stellen das immer mal wieder aktualisieren sollte. Hab dann den Anspruch, dafür dann auch was zu machen. Also so dieses noch einmal mehr was zu machen. Oder dann eben, weil es sonst immer darum geht, dass nämlich die anderen Positionen sich erklären müssen, eben dann dieses, okay, dann muss ich mich erklären, weil ich jetzt in der privilegierten Position bin. Das ist zum Beispiel, das hatte ich neulich irgendwie, da habe ich als weiße Person Äußerungen einer Person of Color kritisiert. Und da habe ich auch im Nachhinein gemerkt, das war unglücklich. Das war einfach irgendwie, da habe ich zu doll irgendwie einfach nur so hineingeblarrt in die Menge und habe einfach gemerkt, so, dass von meiner Position aus wäre es erstmal wichtig gewesen, irgendwie so als Weiße sagen viel zu viel den lieben langen Tag. So dieses einfach mal kurz die Klappe halten, nochmal nachdenken, nochmal überlegen, kann ich aus meiner Position sowas schreiben oder sagen. Macht halt dann den kleinen, aber feinen Unterschied aus. Mhm. Und manchmal ist es halt dann doch ein großer Unterschied. Mhm. Und das ist für mich jetzt das mit dem Weißbeispiel, das ist nämlich noch ernster oder ist für mich eigentlich noch massiver, aber übertragen als aus einer Cis-Position, was ich da für Verantwortungen für mich dran knüpfe, ist es halt dann doch vergleichbar. So dieses, okay, nochmal gucken, vielleicht einfach nochmal sagen, ich als Cis-Person oder ich erkläre mich damit auch solidarisch weil es eben ja um so normative Männlichkeitsperformances oder eine Abbildung von Männlichkeitsperformances ging. Ich möchte mich vielleicht eher solidarisch dazu erklären, für irgendwie ein breiteres Spektrum von Trans und Transkörperlichkeiten und eine Repräsentation davon, also eine Darstellung davon oder auch ein positives, ging darum, dass die halt auch noch sehr abgefeiert wurden. So, aber eben dann so dieses einmal mehr drüber nachdenken, wie ich dann Kritik äußere, weil ich finde es auch, also wie gesagt, ich finde es ja auch wichtig, Kritik zu äußern und Sachen zu benennen, weil einfach Sachen sehr vielschichtig sind und gerade wenn es darum geht, wenn ich merke, da wird sich auf Kosten anderer abgegrenzt, dann ist das nicht nötig unbedingt. Und das dann zu benennen, von irgendwie so, ey, warum denn jetzt abgrenzen in die Richtung oder warum Kackscheiße produzieren zu einem zu einer bestimmten Personengruppe oder so. So, dann, also ist mir das wichtig, weiterhin Kritik äußern zu können, aber eben dann mit bestimmten Abstufungen. Mhm. Und genauso dieses Weiße, also ich weiß halt irgendwie dieses, ach, wäre dann vielleicht im, also ich hatte das jetzt mal so übertragen auf weiße Person sagt, aber ich habe es doch nur gut gemeint, ich wollte doch nur irgendwie irgendeine arme Gruppe schützen oder irgendwie, also so, das war doch alles nur mit besten Absichten. So könnte ich, hätte ich das in dem Moment auch, hätte ich das, als ich irgendwie die Kritik aus Cis-Positionen geäußert habe, auch sagen können, das war eigentlich mit besten Absichten, weil irgendwie für breiteres Transbewusstsein oder so. Eben, aber das ist dann vielleicht dann gerade an der Stelle nicht mein Ding ist, das dann auf die und die Art und Weise zu äußern, sondern irgendwie nochmal das zu verwurschteln. Ja. Wie lange haben wir denn schon? Boah, keine Ahnung. Anderthalb Stunden. Oh, ja. Geht ja noch. Kann ich ja noch was sagen. Und die nächste Viertelstunde ist rum. Oh, das war gemein. Ja, das stimmt auch. Also ich merke, dass ich das auf jeden Fall nochmal geordneter wahrnehme, nach deiner Einschätzung von Strategien und so. Das klärt sich für mich dann nochmal etwas mehr. Oder ich kann es mehr so stehen lassen. Ich merke, dass es irgendwie, dass ich diese Dualität mehr als Strategie dann in dem Rahmen stehen lassen kann. Und mich dann als neues Thema dieser Dualität nochmal anders annähern kann, wenn es um eine andere Situation geht oder so. Mir ist vorhin noch was eingefallen, was so ein bisschen off-topic ist. Wegen dieser Männer, die, also Cis-Männer, die Kleider tragen, diesen Tag des. Mir ist was eingefallen, was ich als Bild ganz schön fand, was wirklich eigentlich wirklich nur am Rande zu tun, da habe ich erwartet, wenn mir aus dem Kopf geht, erzähle ich es trotzdem. Dass man, glaube ich, auch gerade weil du dieses Bild auch beschrieben hast mit diesen Bizeps und so, ich glaube, dass es total wichtig ist, und das machen, glaube ich, ganz viele Leute nicht, zu sehen, dass Maskulinität und Femininität sich überhaupt nicht ausschließen. Also, dass es kein Schieberegler ist, den man von links nach rechts schiebt, sondern dass es halt quasi zwei, also wenn man sich das wirklich wie so Schieberegler vorstellt, das Bild habe ich auch von meiner Femme-Freundin, die demnächst meine Ex-Kollegin ist, und die hat es irgendwie so ganz schön mit so einem DJ-Pult irgendwie erklärt. Es gibt ja immer diesen Crossfader, den man halt irgendwie so von links nach rechts schiebt irgendwie, aber dass halt Maskulinität und Femininität halt nicht so funktioniert, so von links nach rechts, und das eine wird mehr, das andere wird weniger, sondern dass es halt so zwei Schieberegler sind, die so parallel nebeneinander sind und die man halt beliebig auf- oder eben runterdrehen kann, und dass man eben auch was weiß ich, irgendwie so beide voll aufdrehen kann und dass sie sich halt überhaupt nicht gegenseitig ausschließen. Ja. So, das fand ich so als maskulin versus feminin Bild so ganz schön. Mhm. So, das hilft mir total manchmal. Also so, wenn es um so Fragen geht, wie feminin oder wie maskulin ist was so, und da passt dieses Bild mit dem cis-männlichen Menschen mit irgendwie Kleid ganz gut, finde ich. Irgendwie, wenn das irgendwie, das passt ja ganz gut auch in diese Idee rein. Das, so, jetzt bin ich losgeworden. Ja. Das war es auch eigentlich schon. Wollte das nur nochmal kurz. Ja, für mich, also meine Assoziation ist einfach nur so eine ganz, ist halt so eine Mackerpose, die halt für mich so in die Erzählung einfach reinschlägt von ich bin Mann genug, problemlos das erstmal tragen zu können. Mir kann niemand was. Erstmal genau, also erstmal, dass es irgendwie so eine Grundsicherheit gibt, auf die sich manche Menschen berufen können, um dann sowas zu tragen. Und das hat dann für mich eben diese Pose. Dann, das war so meine Assoziation. Ich glaube auch, das ist auf jeden Fall vielschichtiger. Das war nur an der Stelle bei meinen Anknüpfungspunkt. Ja. Also ich fand es auch, ich finde es, lustigerweise fand ich ich fand es auch so ein bisschen schwierig, so diese Aktion irgendwie, weil es halt, also ich hatte halt so diesen Gedanken von, also nur weil du dir jetzt gerade ein Kleid anziehst, kriegst du von mir noch keine Props. So, also das ist halt irgendwie so, also dafür kriegst du von mir nichts. So, wenn du dir darauf einer abgeht irgendwie, oder du das halt irgendwie, das irgendwie nur gerade irgendwie, gerade glaubst, dass du jetzt gerade irgendwie die Speerspitze der Normenbrechung bist, irgendwie so, dann ist das einfach nicht wahr. So, und es ist, also ich habe so richtig gemerkt, wie ich dann echt so Gedanken hatte von, ja, dann beweg dich mal oder dann mach mal was oder so, oder du kriegst jetzt wahrscheinlich gerade von, also du ist auch wirklich so eine Menge, ne? Also das ist jetzt nicht eine Person, sondern es sind halt so die Leute, die ich halt wahrgenommen habe, die das halt gemacht haben, wo ich halt so einen Gedanken hatte von, du kriegst irgendwie wahrscheinlich gerade eine Menge Props dafür, dass du das tust, aber von mir kriegst du die halt nicht, weil ich da noch keinen sonderlich großen Akt darin sehe, du als Cis-Mann, kannst es dir halt leisten, also für mich hat es ja immer ganz viel mit, wer kann sich was leisten zu tun, irgendwie kannst es dir halt leisten, das zu tun, weil du dann halt irgendwie dich dann irgendwie auch an ganz vielen Stellen in einem relativ großen Schutzraum befindest, um irgendwie da das tun zu können, und es greift halt, also das alleine greift halt überhaupt noch nicht irgendwas an oder irgendwie wackelt an deiner Position oder macht halt irgendwas irgendwie, ne? So, das ist halt so, also das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber es ist so ein bisschen, wenn hetero Frauen miteinander mit einer Disco rumknutschen oder so, ne? Also es ist halt irgendwie so, das macht halt irgendwie noch nichts, finde ich, irgendwie so. Nur, also ich meine, das ist halt irgendwie so, also das. Ne, es ist halt einfach so, dieses, nur weil man sich halt mal kurz von irgendeiner sicheren Position wegbewegt, irgendwie kann man halt noch lange nicht mitreden, so, oder kann man halt noch lange nicht irgendwie finde ich halt nicht, dass das irgendwie schon irgendwas reißt, so, ne? Oder, also dafür ist mir dann die Position so zu sicher. So. Ich würde das trennen von der Position. Also klar, dass das irgendwie für diesen einen Typ oder eine Masse an Typen jetzt nichts reißt oder so. Aber ich würde da nochmal, also ich finde es in dem Zusammenhang nochmal spannend zu gucken, was passiert denn mit den Leuten, die das sehen. Gar nicht unbedingt, um zu gucken, welche Props kriegt jetzt ein Typ dafür, wie viel Feminismus kriegt er jetzt dafür, wie viel neue FreundInnen hat er jetzt dafür oder so, sondern eher zu gucken, was ist denn das für ein Zeichen, was da gesetzt wird. Also was kann so ein Tag oder so ein paar Typen in Kleidern eigentlich in Köpfen bewegen. Gar nicht auf diese Typen bezogen, sondern eher so, wenn jetzt hier irgendwie so ein total normativer Mensch dann plötzlich an einem Tag irgendwie zwei Typen im Kleid sieht, was passiert denn da mit so Bildern? Also was geraten da für Vorstellungen ins Wanken, und was, um jetzt mal so den Diskurs zu bemühen, was wird da im Diskurs irgendwie plötzlich verändert oder was wird da plötzlich neu möglich gemacht? Ganz unabhängig von, wer kann es sich leisten. Natürlich können sich das einige mehr leisten als andere. Was bedeutet es, wenn das überhaupt nur an einem Tag ist oder so? Was bedeutet das, wenn es ein muskulöser Mann macht, im Unterschied zu einem nicht muskulösen Mann oder sowas? Also, da würde ich jetzt gar nicht so gucken, dass dieser Typ mir irgendwas beweisen muss oder irgendwie dadurch zu irgendeiner Speerspitze wird oder sowas, sondern eher das so als diskursives Zeichen mal nehmen, dass irgendwie was tut, was mit dem Umfeld auch tut. Und dann, finde ich, ist es schon ein Unterschied zu den zwei Hetero-Frauen in der Disco, die sich küssen, weil da halt dann nochmal andere so Blickmuster und sowas und andere Assoziationen ja auch noch mit verbunden werden. Ja, wahrscheinlich ist es dann auch noch nicht mal, sind es noch nicht mal die beiden Frauen in der Disco, die sich küssen, sondern eher dann die Hetero-Frau, die mir dann erzählt, so, ich hatte auch schon mal was mit einer Frau. Also eher so dieses, also dann gar nicht das Aktive irgendwie, weil dann so dieser, wer guckt es an und für wen ist das jetzt irgend so eine pornoeske Vorstellung oder sowas, sondern dann eher so dieses irgendwie so, irgendwie, ich kann mitreden, weil ich habe irgendwie auch schon mal mit einer Frau geknutscht oder so. Also vielleicht ist es dann eher das. Aber auch da fände ich es spannend, das dann zu lösen. Also ja, tatsächlich irgendwie jetzt irgendwie der einen Hetero-Frau, die sagt, ich habe auch schon mal mit einer Frau geknutscht, zu sagen, sie sorry. Das sind mal einfach unterschiedliche Erfahrungen. Aber zum Beispiel zu sehen, wenn diese Hetero-Frau das nun ausgerechnet in so einem Einkaufszentrum gemacht hat, dann war das vielleicht als Zeichen auch gut oder sowas. Ja, ja, ja. Was sich nicht auf diese Hetero-Frau auswirken wird, aber... Ja, danke für die Perspektive. Ja, aber ernst gemein. Ja, wirklich, ich weiß. Gut. Ja. Ich finde, ich habe das mit den Kleidern auch, da auch schöne Grüße an die Person, deren Gedanken ich jetzt wiedergebe. So dieser Gegenschluss von, okay, was wird gesagt, irgendwie Männer können auch Kleider tragen. Das heißt, Frauen können immer Kleider tragen. So, als wenn man das mal so ein platter Gegen, wenn man so diese Gegendarstellung beibehält von, es gibt Männer und Frauen und die Männer, die dann an den Tagen irgendwie das tragen, identifizieren sich anscheinend auch als solche. Was da sozusagen dann an nicht ausgesprochener Logik dann auch noch mit dran hängt. Was halt dann auch erstmal überhaupt nicht sichtbar gemacht wird. Also so, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwach, was dabei rumkommt, wenn irgendwie Typen so, ja, klar, also so, irgendwas macht es auf jeden Fall, aber so, mal schauen, vielleicht wird es ja mal ein bisschen ausgebaut, das Ganze, irgendwie mal ein bisschen gefüttert, weil es halt so, das, was es bis jetzt ist, ist echt so ein bisschen schwierig. Ich finde es wirklich sehr schwierig, diese Art von Selbstdarstellung, Präsentation, Aneignung und sowas. Das wuppt es gerade noch nicht so ganz. Ja, war mal Schluss. Denke auch, oder? Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen frustriert aufgehört, aber... Nein, das war vielschichtig aufgehört. Ja. Okay. Einer großen Bandbreite an Meinungen. Ja. Musik. Ja. Haha. Karla Rauschleuder war wieder unterwegs. Ding, ding, ding. Wir hören ein bisschen House und ein bisschen Trance. Und zwar hören wir, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich würde sagen, es heißt Galione. 2008, wenn ich jetzt wenn ich Italienisch könnte, dann könnte ich auch 2008 Due Mie Otto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Das ist Spanisch. Nein! Due, una, uno, due. Ach, egal, wir zählen jetzt mal lieber nicht, sonst kriegen wir jetzt noch. Okay, also es heißt Galione 2008. Wie man das jetzt ausspricht, Alex Gaudino Remix, Achtung, von den Cisco Brothers. Großartig. Trans von den Cisco Brothers. Das war so das Karlauerigste, was ich zu dem Thema finden konnte. Mir ist noch eingefallen, Song, es ist keine freie Musik, deswegen kommt es nicht in Frage, aber von Respect My Fist, der hegemoniale Ton. Ja. Der setzt sich ja auch mit Cis auseinander. Das stimmt, ja. Das kann ich nur empfehlen. Ja, das stimmt. So nachhören und auf Konzerte gehen. Kann man das im Internet sich nicht anhören, den Leben von Jan Thun? Weiß ich gar nicht. Ja. Könnte sein, vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht, dann auf Konzerte gehen. Ja. Ganz wichtig. Genau, wir gehen zur Wer lebt mit wem? Also wenn Leute von euch da sind, dann sprecht uns an. Wir sind da irgendwo, irgendwann. Ja, vom 20. bis 26. Wir sind nicht die ganze Zeit da. Oder sagt vorher Bescheid. Ach genau, und Moment, wir haben ja noch was, Aufgabe genau. Das nächste Mal. Genau, weil nächstes Mal ist ja Folge 42. Da haben wir ja einen ganz besonders tollen Geburtstag. Und wir haben uns überlegt, wir antworten einfach mal auf alles. Ja, weil wir haben die Antwort. Genau. In dieser Folge können wir nur die Antwort haben. Genau, wir dachten, wir gucken mal, also die Idee war so ein bisschen, also falls es irgendwelche Fragen gibt, dann wäre jetzt die Gelegenheit, sie zu stellen. Zu allem. Zu allem, genau. Also wir antworten, also die Idee war sozusagen, wir werden auf alles antworten. Auf alles. Auf wirklich alles. So, bis dahin. Kommt gut durch den Rest Juni. Und wahrscheinlich werden wir uns auch erst Ende Juli wieder melden. Also, auf dass der Sommer noch ein bisschen sommeriger wird. Bis bald. Tschüss. Tschüss.